denn wir fahren durch die Nacht bis in den Tag, wenn Sonne scheint. Und wir fahren den ganzen Tag. Rechts bleiben, ihr drei. Bis in die Nacht, wir kommen heim. Ziehen an der ganzen Kolonne vorbei. Wie viele Kilometer von hier bis nach Mannheim? 743 Kilometer. Nach Frankfurt am Main sind es knapp 40 Meilen. Wir sind gern unterwegs, voll in Fahrt, und es kann sein, dass wir, bevor wir zurückkehren, das Meer überqueren. Denn wir fahren durch die Nacht bis in den Tag, wenn Sonne scheint. Und wir fahren den ganzen Tag bis in die Nacht, wir kommen heim. Unsere Expedition setzt auf Bewegung. Von den Bergen ans Meer und an den Alpen entlang. Wir machen Fremde zu Freunden, wenn wir ihnen begegnen. Wir haben Wege gefunden, Wege gebahnt und erfahren. Denn wir fahren durch die Nacht bis in den Tag, wenn Sonne scheint. Und wir fahren den ganzen Tag bis in die Nacht, wir kommen heim. Denn wir fahren durch die Nacht bis in den Tag, wenn Sonne scheint. Und wir fahren den ganzen Tag, wir fahren den ganzen Tag bis in die Nacht, wir kommen. Über den Asphalt an neue Ufer, neue Ufer, schlagen wir Brücken gegen den Strom, gegen den Strom, gegen den Strom. Mit der Stärke von 4000 Pferden ist gar kein Ziel zu fern. Und heute schon dringen wir vor bis nach Rom. Denn wir fahren durch die Nacht.